Abschnitt 3 aus Nicholas Nickleby, Band 3, von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 24. Kapitel von Miss Snevellicci's großem Benefiz und Nicholas erstem Debüt. Teil 1. Nicholas stand am folgenden Morgen bei Zeiten auf, hörte aber dennoch, als er kaum angefangen hatte, sich anzukleiden, schon jemand die Treppe heraufkommen und gleich darauf die einlassbegehrenden Stimmen Mr. Follers des Pantomimen und Mr. Lanwells des tragischen Helden. »Verwünscht«, dachte Nicholas, »ich glaube, Sie kommen, um bei mir zu frühstücken.« Er bat sie, einen Augenblick zu warten, sie riefen zurück, dass er sich nicht inkommodieren möchte und begannen zu ihrem Zeitvertreib und Vergnügen und zum Schrecken und Verdruss sämtlicher Hausbewohner auf dem sehr engen Vorraume eine kleine Fechtübung mit ihren Spazierstöcken. »Nur herein, nur herein«, rief Nicholas, sobald er seine Toilette beendet hatte, »und im Namen von allem, was schauderhaft ist, machen Sie da nicht einen solchen Lärmen.« »Eine allerliebste kleine Hütte«, sagte Mr. Lanwell, als er eintrat und, um es zu können, den Hut abnahm, »verflucht gemütlich. Für jemand, der in Betreff seiner Wohnung nur im Mindesten eigen wäre, dürfte sie etwas gar zu gemütlich sein«, erwiderte Nicholas, »denn obwohl es ohne Frage eine große Annehmlichkeit ist, alles, was man vom Boden, von der Decke oder den Wänden zu haben wünscht, abreichen zu können, ohne dass man aufzustehen braucht, so sind diese Vorteile doch nur in einem höchst beschränkten Zimmer denkbar.« »Es ist keinen Zoll zu beschränkt für einen Einzelnen«, entgegnete Mr. Lanwell. »Doch apropos, meine Frau, Mr. Johnson, ich hoffe, dass sie in ihrem Stücke eine gute Rolle erhalten wird. Ich warf gestern Abend einen Blick in die französische Handschrift«, sagte Nicholas, »und sollte meinen, dass gute Aussichten vorhanden wären.« »Was denken Sie für mich selbst zu tun, Kamerad?«, fragte Mr. Lanwell, das schwache Feuer mit seinem Spazierstocke anregend und denselben sodann an seinen Rockschößen abwischend. »Werden Sie mir nicht so etwas Barbarisches, Blaubartisches oder dergleichen zuteilen?« »Sie werfen Weib und Kind aus dem Hause«, antwortete Nicholas, »und erdolchen in einem Wut- und Eifersuchtsausbruche ihren ältesten Sohn.« »Ah, vortrefflich«, bemerkte Mr. Lanwell. »Sie werden darauf«, fuhr Nicholas fort, »bis zum letzten Akte von Gewissensbissen gefoltert und entschließen sich endlich zum Selbstmorde. Allein gerade in dem Augenblick, wo Sie sich das Pistol vor den Kopf setzen, schlägt eine Glocke. 10.« »Hm, gar nicht übel«, sagte Mr. Lanwell. »Sie halten inne, entsinnen sich in ihrer Kindheit, eine Glocke 10 Schlagen gehört zu haben, das Pistol entsinkt ihren Händen, sie sind überwältigt, brechen in Tränen aus und werden für ihr ganzes übriges Leben ein höchst tugendhafter und exemplarischer Charakter.« »Kapital«, rief Mr. Lanwell aus, »das muss ziehen. Vorhang herunter nach einer so rührenden Sinnesänderung und der glänzendste Applaus ist gewiss.« »Gibt's auch für mich etwas Gutes?«, fragte Mr. Follair ängstlich. »Sie spielen den getreuen und edelgesinnten Diener und werden mit der Frau und dem Kinde aus dem Hause geworfen.« »Komme doch immer mit dem verwünschten Wunderkinde zusammen«, seufzte Mr. Follair, »und, nicht wahr, wir mieten eine erbärmliche Wohnung, und ich will platterdings keinen Lohn annehmen und werfe mit sentimentalen Redensarten um mich.« »Ganz recht«, sagte Nicholas, »das ist der Verlauf des Stücks.« »Ich muss aber auch natürlich einen Tanz haben«, fuhr Mr. Follair fort. »Sie werden für das Wunderkind einen hineinbringen müssen und können daher nichts Besseres tun, als wenn Sie einen Pas de deux bestimmen, wodurch Sie zugleich Zeit sparen.« »Nichts leichter als das«, fiel Mr. Lenville die verlegene Miene des jungen Dramatikers gewahrend ein. »Auf mein Wort«, sagte Nicholas, »ich sehe nicht ein, wie es gemacht werden könnte.« »Ei, ei, es liegt ja so klar vor Augen, dass man's mit Händen greifen kann«, versetzte Mr. Lenville. »Sie bringen die unglückliche Dame mit dem Kinde und treuen Diener in die jämmerliche Wohnung, nicht wahr? Nun schauen Sie, die unglückliche Dame sinkt auf einen Stuhl und verhüllt das Gesicht mit ihrem Taschentuche.« »Warum weinst du denn, Mama?« fragt das Kind. »Weine doch nicht, lieb Mütterchen, oder ich muss auch weinen.« »Und ich dergleichen«, sagt der treue Diener und reibt sich die Augen mit dem Rockärmel. »Mütterchen, was können wir tun, um dich zu erheitern?« sagt das Kind, und der treue Diener wiederholt die Frage. »Oh, Pierre«, ruft die unglückliche Dame aus, »oh, dass ich mich meiner schmerzlichen Gedanken entschlagen könnte.« »Versuchen Sie es, Madame«, entgegnet der treue Diener, »suchen Sie Zerstreuung, Erheiterung.« »Ja, das will ich«, sagt die Dame, »ich will mit Seelenstärke dulden lernen. Erinnerst du dich des Tanzes, mein wackerer Freund, den du mit diesem süßen Engel in glücklicheren Tagen übtest? Er beruhigte mein Gemüt damals stets. Oh, lass ihn mich noch einmal schauen, bevor ich sterbe. Sehen Sie wohl, da haben Sie ihn, Stichwort für das Orchester, bevor ich sterbe. Und es geht vorwärts, alles ganz nach der Ordnung, nicht wahr, Tommy?« »Ohne Zweifel«, sagte Mr. Folair, »die unglückliche Dame durch alte Erinnerungen überwältigt, sinkt am Ende des Tanzes in Ohnmacht und sie lassen den Auftritt mit einem Tableau schließen.« Dieser und ähnlicher, aus der eigenen Erfahrung der beiden Schauspieler gegriffener Lehren sich erfreuend, gab Nicholas jenen bereitwillig ein so gutes Frühstück, als er konnte, und ging, sobald sie ihn von ihrer Gegenwart befreit hatten, an seine Arbeit, keineswegs missvergnügt über die Entdeckung, dass dieselbe so sehr viel leichter war, als er geglaubt hatte. Er arbeitete rüstig und wacker den ganzen Tag und verließ seine Wohnung erst gegen Abend, um sich nach dem Theater zu begeben, wohin ihm Smike vorausgegangen war, zur Probe mit einem anderen Gentleman eine Belagerungsarmee zu bilden und eine Festung zu stürmen. Das ganze Theaterpersonal war so verändert, dass er kaum ein einziges Mitglied desselben wiedererkannte. Durch falsches Haar, falsche Waden und Muskeln und Schminke schienen alle ganz andere geworden zu sein. Mr. Lenville war ein stattlicher Krieger, eine edle Gestalt. Mr. Crummles, dem eine Fülle schwarzen Haares das breite Gesicht beschattete, ein Hochländer und geächteter von majestätischer Haltung. Einer der alten Herren ein Kerkermeister und der andere ein ehrwürdiger Patriarch, der komische Pachter vom Lande ein Klopffechter von großer Tapferkeit, die noch durch einigen Humor gehoben wurde, der ältere wie jüngere Master Crummles geborener Prinz und der melancholische Liebhaber ein hoffnungsloser Gefangener. Für den dritten Aufzug war ein prächtiges Bankett zugerichtet, bestehend aus zwei Pappgefäßen, einem Zwiebacksteller, einer Spirituosenflasche und einem Essigfläschchen. Und mit einem Worte, alle Vorbereitungen waren und wurden nach dem glänzendsten und größten Maßstabe getroffen. Nicholas stand mit dem Rücken am Vorhange, betrachtete die Dekorationen zum ersten Aufzuge. Sie bestanden hauptsächlich aus einem gotischen Tore, das ungefähr 2 Fuß niedriger als Mr. Crummles war, der es bei seinem ersten Auftreten passieren musste, hörte einem paar Leuten zu, die auf der Galerie Nüsse knackten, und beschäftigte sich mit dem Gedanken, ob sie wohl das ganze Publikum ausmachen möchten, als der Schauspieldirektor zu ihm trat und ihn vertraulich anredete. »Wir haben schon eine ziemlich gute Einnahme gehabt. Im Zentrum sind 4 Plätze und die Seitenloge ist ganz untergebracht.« »Was Sie sagen, vermutlich eine Familie?« »Freilich, es ist ordentlich rührend. Es sind 6 Kinder da und sie kommen nur, wenn das Wunderkind spielt. Es würde für jedermann schwer gewesen sein, das Theater an einem Abende zu besuchen, wo das Wunderkind nicht spielte, das vielmehr allabendlich in einer und nicht selten in 2 oder 3 Rollen auftrat. Allein Nikolas wusste die Gefühle eines Vaters zu würdigen, enthielt sich daher jeder Hindeutung auf diesen unbedeutenden Umstand, und Mr. Crummell sprach weiter, ohne von ihm unterbrochen zu sein. »Also, Kinder 6, Papa und Mama 8, Tante 9, Gouvernante 10, Großvater und Großmutter 12.« »Dann haben wir den Bedienten, der mit einem Apfelsinenkorbe und einem Kruge mit Brotwasser draußen steht und durch die kleine Glasscheibe in der Logentür umsonst zuschaut. Sie haben's wohlfeil für eine Guinee und profitieren dadurch, dass Sie eine Loge nehmen. Warum lassen Sie aber so viele für den Preis zu?« »Es lässt sich nicht ändern. Man erwartet's einmal in den Landstätten. Sind 6 Kinder da, so kommen auch 6 Personen mit, die sie auf dem Schoße halten. In einer Familienloge erscheint immer die doppelte Personenzahl. Geben Sie dem Orchester das Zeichen, Grudden.« Die nützliche Dame tat, wie Mr. Crummells ihr geheißen, und gleich darauf vernahm man das Stimmen von 3 Geigen, womit fortgefahren wurde, solange die Geduld des Publikums vorhielt. Als dieselbe ausgegangen war, ertönte die Klingel zum 2. Mal und zum Zeichen, dass im Ernst angefangen werden solle, und das Orchester spielte nunmehr verschiedene beliebte Melodien mit unwillkürlichen Variationen. War Nikolas über die Veränderung zum Besseren erstaunt gewesen, die die Herren entwickelt hatten, so erschien ihm die mit den Damen vorgegangene Verwandlung noch wunderbarer. Als er aus einem behaglichen Winkel der Loge des Schauspieldirektors Miss Snevellicci in der ganzen Herrlichkeit eines weißen Musselinkleides mit einem Goldsaume und Mrs. Crummells in aller Würde der Gattin des Geächteten und Miss Bravassa in aller Holdseligkeit der Vertrauten Miss Snevellicci's und Miss Belvani in den Weißseidenen eines Pagen sah, der überall Dienste leistete und in jedermanns Dienste zu leben und zu sterben schwur, war er vor Verwunderung fast außer sich und bezeugte sie durch starkes Applaudieren und die gespannteste Aufmerksamkeit auf den Fortgang des Stücks. Das Sujet war unendlich interessant. Das Stück spielte in keiner besonderen Zeit, unter keinem besonderen Volke und in keinem besonderen Lande und war deshalb vielleicht umso wonniglicher anzuschauen, da niemand nach seinen Kenntnissen auch nur die fernste Ahnung davon haben konnte, wie es enden würde. Ein Geächteter hatte irgendwo irgendetwas mit großem Erfolge ausgerichtet und kehrte im Triumphe und Jubelgeschrei und Fiedeltönen heim zu seiner Gattin, einer Dame von männlichem Geiste, die sehr viel von den Gebeinen ihres Vaters sprach, welche noch unbeerdigt waren. Man erfuhr einstweilen nicht, ob infolge des absonderlichen Geschmacks des alten Herrn selbst oder tadelswürdiger Nachlässigkeit seiner Angehörigen. Die Gattin des Geächteten wurde auf eine unerklärliche Weise in Verbindung mit einem Patriarchen gebracht, der ein ziemlich entfernt liegendes Schloss bewohnte und der Vater mehrerer im Stück vorkommender Personen war. Er wusste indes nicht welcher, noch ob er die Rechten oder Unrechten in seinem Schlosse erzogen hatte, neigte jedoch zur letzteren Meinung hin und erheiterte, da er Unruhe darüber empfand, sein Gemüt durch ein Bankett. Gerade beim besten Schmausen rief jemand in einem Mantel: »Hüte dich!« und niemand, das Publikum ausgenommen, wusste, dass der jemand der Geächtete selbst war, der aus unbekannten Gründen bei dem Gelage erschien, doch vielleicht, weil er Absichten auf die silbernen Löffel hatte. Es gab eine anmutige kleine Überraschung durch gewisse Liebesaffären zwischen dem hoffnungslosen Gefangenen und Miss Snevellicci und dem komischen Klopffechter und Miss Bravassa. Mr. Linville hatte mehrere sehr tragische Szenen im Dunkeln und bei Gelegenheit gurgelabschneiderischer Unternehmungen, welche sämtlich durch die List und Bravour des komischen Klopffechters, der alles behorchte, was im ganzen Stücke gesprochen wurde, und die Unerschrockenheit Miss Snevellicci's Missglückten, welche Beinkleider adoptiert hatte, um sich darin mit einem Körbchen voll Erfrischungen und einer Blendlaterne in das Gefängnis ihres eingekerkerten Geliebten begab. Endlich kam es an den Tag, dass es der Patriarch gewesen war, der die Gebeine des Vaters, der Gattin des Geächteten, so verächtlich behandelt, weshalb die Frau des Geächteten nach seinem Schlosse ging, um ihn zu töten, und so in ein finsteres Gemach geriet, wo jedermann nach langem Umhertappen jedermann erfasste und für jemand nahm, der es nicht war. Was die grausamste Verwirrung nach einigem Pistolenschießen, Morden und Fackelnlichte veranlasste, worauf der Patriarch erschien und mit einer vielsagend schlauen Miene erklärte, dass er seine Kinder jetzt kennte und allen alles sagen würde, wenn sie mit ihm hineingegangen wären, wie auch, dass keine schicklichere Gelegenheit kommen könne, die jungen Leute zu verheiraten. Er legte daher die Hände derselben mit der vollkommenen Zustimmung des unermüdlichen Pagen ineinander, der die einzige überlebende Person war, und mit seinem Baret in die Wolken und mit der rechten Hand zur Erde niederzeigte, damit den Segen des Himmels herabrufend und zugleich das Signal zum Fallen des Vorhanges gebend, was er unter allgemeinem Beifallklatschen und Rufen tat. »Wie hat es Ihnen gefallen?« fragte Mr. Crummles, als Nicholas wieder auf die Bühne kam. Mr. Crummles war sehr rot und heiß, denn solche Geächtete müssen ganz desperat toben und schreien. »Ich denke, es war vortrefflich«, antwortete Nicholas, »besonders war Miss Snevellicci sehr gut.« »Das Mädchen ist ein Genie, ein wahres Genie«, sagte Crummles, »beiläufig, ich denke, ihr Stück zu ihrem Benefiz zu bringen. Wir reüssieren an einem solchen Abende sicher damit, und sollte es den gehofften Beifall nicht ganz finden, so trägt sie die Gefahr und nicht wir.« »Sie, wollen Sie sagen«, bemerkte Nicholas. »Nun ja, sagte ich nicht so? Nächsten Montag über 8 Tage. Was meinen Sie? Sie sind dann längst fertig und haben die Rolle des Liebhabers einstudiert.« »Was das längst betrifft, so hege ich darüber freilich noch einige Zweifel, glaube indes fertig sein zu können.« »Schön, die Sache ist also abgemacht. Nun aber noch etwas. Es findet bei solchen Veranlassungen ein wenig, wie soll ich es nennen, ein wenig Kanvassieren statt. Anmerkung des Übersetzers, man nennt bekanntlich das Stimmenwerben wider oder für die Parlamentskandidaten den Kanvass.« »Bei den Gönnern vermutlich?« »Ja, ja doch. Und die Sache ist, die Snevellicci hat hier schon so viele Benefize gehabt, dass sie eines besonderen Zug- und Lockmittels benötigt ist. Sie hatte ein Benefiz als ihre Schwiegermutter und ein zweites, als ihr Onkel starb. Meine Frau und ich haben Benefize gehabt an des Wunderkindes Geburts- und am Jahrestag unserer glückseligen ehelichen Verbindung, so wie bei ähnlichen Veranlassungen dieser Art, so dass es wirklich schwer halten wird, ein Gutes zustande zu bringen. Ich zweifle nicht, dass Sie dem armen Mädchen gern zu Hilfe kommen werden, Mr. Johnson«, sagte Crummles, sich auf eine Trommel setzend und eine große Prise Schnupftabak nehmend und Nicholas scharf in das Auge fassend. »Was wollen Sie damit sagen?« fragte Nicholas. Könnten Sie nicht morgen früh ein halbes Stündchen erübrigen, mit ihr zu einigen der angesehensten Leute hier in der Stadt zu gehen?« murmelte der Schauspieldirektor in gewinnendstem Tone. »Mein Himmel«, rief Nikolas mit einer Miene, welche großen Widerwillen ausdrückte, »das möchte ich doch ehrlich gesagt nicht gern.« »Das Kind wird Sie auch begleiten«, fuhr Crummles fort. »Ich erteilte meine Erlaubnis dazu sogleich, als ich darum angegangen wurde. Es ist nicht die mindeste Unschicklichkeit dabei. Miss Snevellicci ist ein wahrer Tugendspiegel. Es würde von wesentlichstem Nutzen für Sie sein, der Herr aus London, Verfasser des neuen Stücks, Liebhaber im neuen Stücke, tritt zum ersten Male auf. Es würde ein starkes Benefiz bewirken, Mr. Johnson.« »Es tut mir sehr leid«, sagte Nicholas, »irgendjemandem und besonders einer Dame etwas abzuschlagen, wovon sie sich Vorteil verspricht. Aber wirklich, ich kann mich durchaus nicht dazu versehen, an dem Kanvassieren teilzunehmen.« »Was sagt Mr. Johnson, Vincent?« ertönte eine Stimme in seiner allernächsten Nähe, und als er sich umsah, standen Mrs. Crummles und Miss Snevellicci selbst hinter ihm. »Er macht Einwendungen«, erwiderte Crummles mit einem Blicke auf Nicholas. »Einwendungen«, rief Mrs. Crummles aus, »es ist unmöglich.« »Ich hoffe doch nicht, dass Sie so grausam sein werden«, lispelte Miss Snevellicci. »Ach, wenn ich diese Hoffnung aufgeben müsste!« »Mr. Johnson wird nicht eigensinnig, sein Liebe«, unterbrach Mrs. Crummles. »Denken Sie besser von ihm. Menschenliebe, Galanterie und alle seine edelsten Gefühle vereinigen sich ihm, Teilnahme für eine Sache einzuflößen, die sogar die Teilnahme eines Schauspieldirektors in Anspruch nimmt«, fiel Crummles ein. »Und die der Gattin des Schauspieldirektors«, fügte Mrs. Crummles in ihrem gewöhnlichen Trauerspieltone hinzu. »Sagen Sie ja, Mr. Johnson, ich weiß es, dass Sie einwilligen werden.« »Es ist wieder meine Natur«, sagte Nicholas, »irgendeine Bitte abzuschlagen, wenn nicht etwas geradezu Unrechtes von mir gefordert wird. Und abgesehen davon, dass mein Stolz sich dagegen sträubt, wüsste ich nicht, was mich abhalten könnte, Ihren Wunsch zu erfüllen. Ich kenne hier niemand und niemand kennt mich, und so mag es denn darum sein. Ich stehe Ihnen zu Diensten.« Miss Snevellicci belohnte Nicholas durch vielfach erblühende Rosen auf ihren Wangen und ebenso viele und lebhafte Ausdrücke von Dankbarkeit, mit welcher letzterer wahre Mr. und Mrs. Crummles gleichfalls keineswegs sparsam umgingen. Es wurde verabredet, dass Nicholas Miss Snevellicci am andern Morgen um 11 Uhr abholen solle, worauf man auseinanderging. Nicholas, um seine Schriftstellerei fortzusetzen, Miss Snevellicci, um sich zum Schlussstücke anzukleiden, und das uneigennützige Ehepaar, um den wahrscheinlichen Gewinn des bevorstehenden Benefizes zu berechnen, von welchem dem Schauspieldirektor 2/3 zufielen. Am folgenden Morgen begab sich Nicholas zur bestimmten Stunde nach Miss Snevellicci's Wohnung in der Lombardstraße im Hause eines Schneiders, dessen Tochter ihm die Tür öffnete. »Wenn ich nicht irre, wohnt Miss Snevellicci hier«, sagte Nicholas. Die Schneidertochter bejahte. Sie schien sich in der kleinen Gemütsaufregung zu befinden, die sich bei den periodischen Besorgungen des Familienweißzeugs einzustellen pflegt. »Wollen Sie die Güte haben, Ihr Mr. Johnson zu melden?« fuhr Nicholas fort. »Belieben Sie nur hinaufzutreten«, erwiderte die Schneidertochter mit einem Lächeln. Nicholas folgte der jungen Dame, die ihn in ein kleines Zimmer im ersten Stockwerke führte, das mit einem hinteren Gemache zusammenhing. Nicholas schloss aus einigem halblauten Tassengeklirr im selbigen, dass Miss Snevellicci ihr Frühstück im Bette einnähme. »Sie möchten die Güte haben, ein wenig zu warten«, sagte die Schneidertochter nach einer kurzen Abwesenheit, schob die Fenstervorhänge zurück, raffte, indem sie Niklas' Aufmerksamkeit dadurch vom Innern des Zimmers abgelenkt zu haben glaubte, einige kleine, über dem Kamingitter hängende Artikel auf, die eine große Ähnlichkeit mit Strümpfen hatten, und schoss damit hinaus. Niklas schaute durch das Fenster, dann aber, weil draußen wenig zu sehen war, neugieriger im Zimmer umher, als es sonst wohl der Fall gewesen sein möchte. Auf dem Sofa lagen eine alte Gitarre, einige abgegriffene Notenhefte und zerstreut eine Anzahl von Haarwickeln, ein durcheinandergeworfener Haufe Komödienzettel und ein paar beschmutzte, weißseidene Schuhe mit großen blauen Rosetten. Über einer Stuhllehne hing ein halbvollendetes Musselinschürzchen mit kleinen Taschen, die mit roten Bändern verziert waren. Ein Schürzchen der Art, wie die Bühnenkammern Jungfern sie zu tragen pflegen und wie man sie folglich sonst nirgends sieht. In einer Ecke standen die Diminutivstolpenstiefel, bei welchen Miss Snevellicci den kleinen Jockey gab, und auf einem Stuhle daneben lag etwas Zusammengewickeltes, das eine sehr verdächtige Ähnlichkeit mit den Jockey-Modesten hatte. Das Interessanteste von allem war aber vielleicht das Notizenbuch, das aufgeschlagen neben mehreren dramatischen Duodez-Bändchen auf dem Tische lag und in welches mehrere Kritiken über Miss Snevellicis Spiel aus verschiedenen Provinzialblättern wie auch eine poetische, lobpreisende Zuschrift an sie eingeklebt waren, welche letztere anfing: »Sing, Genius der Liebe, sing und sag, in welcher Not ein Gott herabzusteigen auf die Erde ihr gebot, und durch ihr Auge, ihre zähren Stimmen und Lächeln entzücken Vorgenuss des Himmels zuzufächeln.« Hierzu kam noch eine zahllose Menge schmeichelhafter Erwähnungen, Ankündigungen und dergleichen aus Zeitungen herausgeschnitten. Zum Beispiel: »Wir verfehlen nicht, aufmerksam darauf zu machen, dass der bezaubernden und reichbegabten Miss Snevellicci Benefiz am nächsten Mittwoch stattfinden wird. Schon der Ankündigungszettel ist der Art, dass er die heiterste Stimmung beim ärgsten Misanthropen erwecken muss. Überzeugt, dass unsere Mitbürger Kunstleistungen und Privattugenden zu ihrer Ehre noch ebenso zu würdigen wissen wie sonst, sagen wir es vorher, dass die ausgezeichnete junge Dame durch ein volles Haus begrüßt werden wird. An Korrespondenten: J.S. ist fälschlich berichtet worden, wenn er meint, dass die hochbegabte und schöne Abend für Abend alle Herzen in unserem artigen und bequemen kleinen Schauspielhause bezaubernde Miss Snevellicci nicht dieselbe Dame sei, welcher von Seiten des jungen, unermesslich reichen, keine 100 Meilen von der guten Stadt York wohnenden Gentlemans vor kurzem ehrenvolle Anträge gemacht wurden. Wir haben aus guter Quelle die Kunde, dass Miss Snevellicci die Dame ist, welche in jene geheimnisvollen und romantischen Vorgänge verwickelt war und deren Benehmen dabei ihrem Kopfe und Herzen nicht weniger Ehre machte als ihre künstlerischen Triumphe, ihr glänzendes Talent in das Licht stellen. Eine reiche Auswahl von Zeitungsäußerungen dieser Art, nebst langen Benefizzetteln, welche sämtlich mit der zarten Andeutung »Es wird gebeten, früh zu kommen« in Initiallettern schlossen, bildeten den Hauptinhalt des Notizbuches Miss Snevellicci's. Niklas hatte eine bedeutende Anzahl derselben gelesen und war in einen umständlichen und tragischen Bericht über die Ereignisse vertieft, die es veranlasst hatten, dass Miss Snevellicci sich den Enkel verrenkt, indem sie auf einem Stückchen Apfelsinenschale ausgeglitten war, das ein Ungeheuer in menschlicher Gestalt, wie der Zeitungsschreiber sich ausdrückte, auf das Theater in Winchester geworfen, als die junge Dame in eigener Person vollkommen angekleidet und unter 1000 Entschuldigungen sich so sehr verspätet zu haben hereinhüpfte. Aber wirklich, fügte Miss Snevellicci hinzu, meine liebe Ledrook, mit der ich hier zusammen wohne, wurde in der vergangenen Nacht so krank, dass ich glaubte, sie wäre mir in den Armen gestorben. »Ein solches Schicksal ist fast zu beneiden«, bemerkte Nicholas, »doch tut es mir nichts, desto weniger leid, sie so reden zu hören.« »Was Sie für ein abscheulicher Schmeichler sind«, sagte Miss Snevellicci, die Handschuhe in großer Verwirrung anziehend. »Wenn es Schmeichelei ist, Ihre Vollkommenheit zu bewundern«, entgegnete Nicholas, nach dem Notizbuche deutend, »so haben Sie hier bessere Proben davon.« »Oh, Sie böser Mensch, so etwas zu lesen«, rief Miss Snevellicci aus, nahm hastig das Buch vom Tische und verschloss es. »Wahrhaftig, ich muss mich ja schämen, Ihnen in das Gesicht zu blicken.« »Wie nachlässig die Ledrook ist, wie sie nur das Buch da hat liegen lassen können.« »Ich glaubte, Sie hätten es aus Gefälligkeit gegen mich auf den Tisch gelegt, damit ich darin lesen sollte«, sagte Nicholas, und es hatte wirklich den Anschein, dass er recht haben könnte. »Ich würde Sie um keinen Preis einen Blick haben hineinwerfen lassen«, erwiderte Miss Snevellicci. »Bin in meinem ganzen Leben nicht so verdrießlich gewesen. Sie ist aber so sorglos, so, man kann sich auch gar nicht auf sie verlassen.« Das Gespräch wurde hier durch das Eintreten des Wunderkindes unterbrochen, das bis zu diesem Augenblicke diskret im Schlafzimmer verweilt hatte und sich jetzt mit vieler Grazie und einem sehr kleinen grünen Sonnenschirme mit breiten Fransen und einem Griffe präsentierte. Ende von Abschnitt 3. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 1. Oktober 2024.